ohne sich von ihrer Familie abzusondern oder das Haus absichtlich allein zu verlassen, um mir aus dem Weg zu gehen oder die ganze Nacht wach zu liegen, um sich ihren Grübeleien hinzugeben, fand Elinor täglich genug Muße, über Edward und über Edwards Benehmen mit Zärtlichkeit, Mitleid, Zustimmung, Kritik und Zweifel nachzudenken, je nachdem, in welcher Stimmung sie sich zu welcher Zeit befand. Es gab genug Augenblicke, in denen Unterhaltung sich zwar nicht durch Abwesenheit ihrer Mutter und Schwestern, aber wenigstens durch die Art ihrer Beschäftigung verbat und so etwas wie Einsamkeit sich ergab. Dann war sie ungestört sich selbst überlassen. Ihre Gedanken konnten durch nichts anderes gefesselt werden, und bei einem so interessanten Thema mussten Vergangenheit und Zukunft ihr vor Augen stehen, mussten sich ihr aufdrängen und ihr Gedächtnis, ihren Verstand und ihre Fantasie beschäftigen. Aus einer solchen Träumerei wurde sie eines Vormittags kurz nach Edwards Abreise, als sie an ihrem Zeichentisch saß, durch die Ankunft von Besuchern geweckt. Sie war zufällig ganz allein. Das Schließen der kleinen Eingangspforte zum Vorgarten ließ sie aus dem Fenster blicken, und sie sah eine Gruppe von Menschen auf das Haus zukommen. Unter ihnen waren Sir John, Lady Middleton und Mrs. Jennings, aber außer ihnen noch zwei andere, ein Herr und eine Dame, die ihr gänzlich unbekannt waren. Sie saß nahe am Fenster, und sobald Sir John sie wahrnahm, überließ er es dem Rest der Gesellschaft, feierlich an die Tür zu klopfen, ging über den Rasen und zwang sie, das Fenster zu öffnen und mit ihm zu sprechen, obwohl der Abstand zwischen Tür und Fenster so gering war, dass sie kaum mit ihm sprechen konnte, ohne von den anderen gehört zu werden. »Nun«, sagte er, »wir haben Ihnen einen unbekannten Besuch mitgebracht. Wie gefällt er Ihnen?« »Psst, Sie können sie hören.« »Das schadet nichts. Es sind nur die Palmers. Charlotte ist sehr hübsch, keine Frage. Sie können sie sehen, wenn Sie hinausblicken.« Da Elinor gewiss war, sie in ein paar Minuten zu sehen, ohne taktlos zu sein, lehnte sie höflich ab. »Wo ist Marion? Ist sie weggelaufen, weil wir gekommen sind? Wie ich sehe, ist ihr Instrument offen.« »Sie geht spazieren, glaube ich.« Nun gesellte sich auch Mrs. Jennings zu ihnen, die es nicht abwarten konnte, bis die Tür geöffnet wurde, ehe auch sie ihre Geschichte erzählt hatte. Sie kam mit Hallo ans Fenster. »Wie geht es Ihnen, mein Kind? Wie geht es Mrs. Dashwood? Und wo sind Ihre Schwestern? Was? Ganz allein? Sie werden sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Ich habe meinen anderen Schwiegersohn und meine Tochter mitgebracht. Stellen Sie sich vor, ein so völlig unerwarteter Besuch. Ich glaubte gestern Abend eine Kutsche zu hören, während wir unseren Tee tranken, aber ich wäre nie darauf gekommen, dass Sie es sein könnten. Ich dachte schon, ob Oberst Brandon vielleicht zurückgekommen ist. Also habe ich zu Sir John gesagt, ich glaube, ich höre eine Kutsche. Vielleicht ist Oberst Brandon zurückgekommen.« Elinor sah sich gezwungen, sich mitten in ihrer Geschichte von ihr abzuwenden, um den Rest der Gesellschaft zu begrüßen. Lady Middleton stellte die beiden Fremden vor. Mrs. Dashwood und Margaret kamen gleichzeitig die Treppe herunter, und sie nahmen alle Platz, um sich gegenseitig anzusehen, während Mrs. Jennings in ihrer Erzählung fortfahrend in Begleitung von Sir John durch den Flur ins Wohnzimmer kam. Mrs. Palmer war mehrere Jahre jünger als Lady Middleton und ihr in jeder Beziehung unähnlich. Sie war klein und mollig, hatte ein hübsches Gesicht, das die denkbar beste Laune ausstrahlte. Ihre Umgangsformen waren bei weitem nicht so vornehm wie die ihrer Schwester, dafür aber viel gewinnender. Sie kam mit einem Lächeln herein, lächelte während des ganzen Besuchs, außer wenn sie lachte, und lächelte, als sie ging. Ihr Mann war ein ernst aussehender junger Mann von 25 oder 26, der mehr Eleganz und Verstand besaß als seine Frau, aber auch weniger Bereitwilligkeit zu beeindrucken oder sich beeindrucken zu lassen. Er betrat das Zimmer mit einem Ausdruck von Selbstgefälligkeit, verbeugte sich leicht vor den Damen, ohne ein Wort zu sagen, und nachdem er sie und ihre Wohnung kurz gemustert hatte, nahm er eine Zeitung vom Tisch und hörte während der ganzen Dauer seines Besuchs nicht auf, darin zu lesen. Mrs. Palmer dagegen, die von der Natur mit der Gabe gesegnet war, gleichmäßig höflich und gut gelaunt zu sein, saß noch gar nicht, als sie schon in Bewunderung über das Wohnzimmer und seine gesamte Einrichtung ausbrach. »Nein, was für ein entzückendes Zimmer. Ich habe noch nie etwas so Bezauberndes gesehen. Denk nur, Mama, wie es sich verändert hat, seit ich zum letzten Mal hier war. Ich habe das Haus immer so reizend gefunden, Madame.« Sie wandte sich an Mrs. Dashwood. »Aber Sie haben etwas ganz Bezauberndes daraus gemacht. Sieh doch nur, Schwester, wie reizend alles aussieht. Wie gerne würde ich in einem solchen Haus wohnen. Du nicht auch, Mr. Palmer?« Mr. Palmer gab ihr keine Antwort und hob nicht einmal die Augen von der Zeitung. »Mr. Palmer hört mich nicht«, sagte sie lachend. »Das kommt manchmal vor. Es ist wirklich zum Lachen.« Dieser Gedanke war Mrs. Dashwood völlig neu. Sie war es nicht gewohnt, die Unaufmerksamkeit anderer witzig zu finden und konnte nicht umhin, die beiden erstaunt anzusehen. Mrs. Jennings redete unterdessen in voller Lautstärke weiter und berichtete ohne aufzuhören, bis alles erzählt war, mit welcher Überraschung sie am Abend vorher ihre Verwandten begrüßt hatten. Mrs. Palmer lachte herzlich bei der Erinnerung an ihr Erstaunen, und alle versicherten sich zwei- oder dreimal, dass es eine sehr angenehme Überraschung gewesen sei. »Sie können sich vorstellen, wie froh wir alle waren, Sie zu sehen«, fügte Mrs. Jennings hinzu, beugte sich zu Eleanor hinüber und sprach, obwohl sie auf verschiedenen Seiten des Zimmers saßen, mit so leiser Stimme, als wollte sie von niemand anderem gehört werden. »Aber trotzdem, mir wäre es lieber gewesen, Sie wären nicht ganz so schnell gefahren oder hätten die Reise nicht so ausgedehnt, denn Sie sind wegen irgendwelcher Geschäfte extra über London gekommen. Sie müssen nämlich wissen«, sie nickte vielsagend und zeigte auf ihre Tochter, »in Ihren Umständen war das falsch. Ich wollte, dass sie heute Vormittag zu Hause blieb und sich ausruhte, aber sie wollte mitkommen. Sie brannte darauf, sie alle kennenzulernen.« Mrs. Palmer lachte und sagte, es werde ihr schon nicht schaden. »Sie erwartet das Kind im Februar«, fuhr Mrs. Jennings fort. Lady Middleton konnte eine solche Unterhaltung nicht länger mit anhören und machte sich deshalb die Mühe, Mr. Palmer zu fragen, ob es etwas Neues in der Zeitung gebe. »Nein, gar nichts«, entgegnete er und las weiter. »Hier kommt Marion«, rief Sir John. »Jetzt, Palmer, werden Sie ein enorm hübsches Mädchen zu sehen bekommen.« Er trat unverzüglich in den Flur, öffnete die Vordertür und begleitete sie selbst ins Zimmer. Mrs. Jennings fragte sie, sobald sie eintrat, ob sie nicht in Allenham gewesen sei, und Mrs. Palmer lachte bei der Frage so herzlich, dass man merkte, sie wusste, worum es ging. Mr. Palmer sah bei ihrem Eintritt ins Zimmer auf, starrte sie ein paar Minuten an und wandte sich dann wieder seiner Zeitung zu. Mrs. Palmers Aufmerksamkeit wurde nun durch die Zeichnungen, die rundum an den Wänden hingen, in Anspruch genommen. Sie stand auf, um sie zu betrachten. »Du liebe Güte, wie hübsch sie sind! Nein, wie entzückend! Sieh doch nur, Mama, wie reizend! Wirklich, sie sind bezaubernd! Ich könnte sie immerzu ansehen!« Dann nahm sie wieder Platz und vergaß bald, dass die Bilder überhaupt existierten. Als Lady Middleton sich erhob, um zu gehen, stand Mr. Palmer ebenfalls auf, legte die Zeitung nieder, streckte sich und sah alle nacheinander an. »Mein Schatz, hast du geschlafen?« fragte seine Frau lachend. Er gab ihr keine Antwort und bemerkte, nachdem er das Zimmer noch einmal gemustert hatte, lediglich, dass es sehr niedrig und dass die Decke schief sei. Dann machte er seine Verbeugung und verschwand mit den anderen. Sir John drang darauf, dass sie alle den nächsten Tag im Herrenhaus verbringen sollten. Mrs. Dashwood, die darauf hielt, nicht öfter bei den Middletons zu speisen als sie bei ihr, lehnte die Einladung für sich selbst entschieden ab. Ihre Töchter seien ihr eigener Herr. Aber sie waren gar nicht neugierig darauf, wie Mr. und Mrs. Palmer ihr Dinner verspeisten und versprachen sich auch sonst wenig von ihrer Unterhaltung. Sie machten deshalb ebenfalls den Versuch, sich zu entschuldigen. Das Wetter sei unbeständig und werde sich wohl kaum bessern. Aber Sir John wollte davon nichts wissen. Er werde ihnen die Kutsche schicken und sie müssten kommen. Lady Middleton drang ebenfalls in sie, allerdings nicht in ihre Mutter. Mrs. Jennings und Mrs. Palmer stimmten in ihre Bitten ein, und alle schienen gleichermaßen daran interessiert, ein Familiendinner um jeden Preis zu vermeiden. So sahen sich die jungen Damen gezwungen nachzugeben. »Warum müssen Sie ausgerechnet uns bitten?« fragte Marion, sobald sie gegangen waren. »Zugegeben, die Miete für das Cottage ist niedrig, aber wir müssen sie uns sehr sauer verdienen, wenn wir im Herrenhaus essen müssen, wann immer jemand bei Ihnen oder bei uns zu Besuch ist.« »Diese häufigen Einladungen«, sagte Eleanor, »sind nicht weniger höflich und freundlich gemeint als vor ein paar Wochen. Wenn Ihre Partys langweilig und fade geworden sind, dann liegt es nicht an Ihnen. Wir müssen den Grund woanders suchen.« Als die Miss Dashwood den Salon im Herrenhaus am nächsten Tag durch die eine Tür betraten, kam Mrs. Palmer durch die andere Tür hereingelaufen und sah so gut gelaunt und fröhlich aus wie am Tag vorher. Sie nahm sie alle liebevoll bei der Hand und war außer sich vor Freude, sie wiederzusehen. »Ich bin so froh, Sie zu sehen«, sagte sie und setzte sich zwischen Eleanor und Marion, »denn es ist so schlechtes Wetter, dass ich schon Angst hatte, Sie würden nicht kommen. Und das wäre ganz schrecklich gewesen, da wir schon morgen wieder abreisen. Wir müssen aufbrechen, denn die Westons kommen ja nächste Woche zu uns. Unsere Reise hierher kam völlig überraschend, und ich wusste nichts davon, bis die Kutsche vor der Tür stand. Dann erst fragte Mr. Palmer mich, ob ich ihn nach Barton begleiten wolle. Er ist so drollig. Er erzählt mir nie etwas. Es tut mir so leid, dass wir nicht länger bleiben können, aber ich hoffe, dass wir uns sehr bald in London wiedersehen.« Sie sahen sich gezwungen, solche Erwartungen zu enttäuschen. »Nicht nach London«, rief Mrs. Palmer lachend. »Ich werde sehr enttäuscht sein, wenn Sie mir das antun. Ich könnte Ihnen das hübscheste Häuschen weit und breit besorgen, gleich neben uns, am Hanover Square. Sie müssen unbedingt kommen. Ich begleite Sie bis zu meiner Niederkunft jederzeit mit dem größten Vergnügen überall hin, wenn Mrs. Dashwood nicht gern in die Öffentlichkeit geht.« Sie bedankten sich bei ihr, sahen sich aber gezwungen, alle ihre Bitten abzuschlagen. »Oh, mein Schatz«, rief Mrs. Palmer ihrem Mann zu, der gerade das Zimmer betrat, »du musst mir helfen, die Miss Dashwood zu überreden, diesen Winter nach London zu kommen.« Ihr Schatz gab keine Antwort, und als er den Damen gegenüber eine leichte Verbeugung gemacht hatte, begann er, über das Wetter zu klagen. »Wie grässlich das alles ist«, sagte er. »Solches Wetter macht alles und jeden unausstehlich. Drinnen wie draußen bringt Regen nichts als Langeweile mit sich. Man fängt an, alle seine Bekannten zu hassen. Was zum Teufel will Sir John damit sagen, dass er kein Billardzimmer in seinem Haus hat? Wie wenig Leute wissen, was Bequemlichkeit ist. Sir John ist so stumpfsinnig wie das Wetter.« Die anderen fanden sich auch bald ein. »Ich fürchte, Miss Marion«, sagte Sir John, »Sie konnten heute gar nicht Ihren gewohnten Spaziergang nach Allenham machen.« Marion machte ein sehr ernstes Gesicht und sagte nichts. »Nun zieren Sie sich doch nicht so vor uns«, sagte Mrs. Palmer, »denn wir wissen sowieso, worum es geht. Und ich bewundere Ihren Geschmack sehr, denn ich finde, er sieht ausgesprochen gut aus. Wir wohnen ja nicht weit von ihm entfernt, sicher nicht mehr als 10 Meilen.« »Eher 30«, sagte ihr Mann. »Nun gut, der Unterschied ist nicht groß. Ich bin nie in seinem Haus gewesen, aber es soll ein reizendes, hübsches Plätzchen sein.« »Einen so heruntergekommenen Ort habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen«, sagte Mr. Palmer. Marion schwieg beharrlich, obwohl ihr Gesicht Interesse an allem verriet, was gesagt wurde. »Ist es wirklich so hässlich?«, fuhr Mrs. Palmer fort. »Dann muss es wohl ein anderes Haus sein, das so hübsch ist.« Als sie im Esszimmer Platz genommen hatten, stellte Sir John mit Bedauern fest, dass sie alles in allem nur 8 Personen waren. »Meine Liebe«, sagte er zu seiner Gemahlin, »es ist sehr ärgerlich, dass wir nur so wenige sind. Warum hast du die Gilberts nicht eingeladen, auch zu kommen?« »Aber Sir John, ich habe dir doch gestern schon gesagt, dass das nicht geht. Sie haben zuletzt bei uns gespeist.« »Sie und ich, Sir John«, sagte Mrs. Jennings, »brauchten uns an solche Förmlichkeiten nicht zu halten.« »Das wäre sehr ungezogen von Ihnen«, rief Mr. Palmer. »Mein Schatz, du widersprichst allen«, sagte seine Frau mit ihrem üblichen Lachen. »Weißt du, dass du recht unhöflich bist?« »Ich wüsste nicht, dass ich irgendjemandem widerspreche, wenn ich deine Mutter ungezogen nenne.« »Aber ja, sie können mich nach Herzenslust beschimpfen«, sagte die gutmütige alte Dame. »Sie haben mir Charlotte abgenommen und können sie nicht wieder zurückgeben. Damit habe ich sie in der Hand.« Charlotte lachte herzlich bei dem Gedanken, dass ihr Mann sie nicht wieder loswerden konnte, und sagte aufgeräumt, dass es ihr ganz gleich sei, wie unfreundlich er sie behandle, da sie doch zusammenleben müssten. Es war unmöglich, sich jemanden vorzustellen, der von Natur so durch und durch gut gelaunt oder so entschlossen war, glücklich zu sein, wie Mrs. Palmer. Die vorsätzliche Gleichgültigkeit, Unverschämtheit und Unzufriedenheit ihres Mannes berührte sie gar nicht, und wenn er sie beschimpfte oder beleidigte, amüsierte sie sich köstlich. »Mr. Palmer ist so drollig«, sagte sie flüsternd zu Eleanor. »Er ist immer schlecht gelaunt.« Eleanor war nach genauerer Beobachtung nicht geneigt, ihn für so ehrlich und ungekünstelt, griesgrämig und schlecht erzogen zu halten, wie er zu erscheinen wünschte. Vielleicht hatte es ihm wie vielen anderen seines Geschlechts ein bisschen die Laune verdorben, als er merkte, dass er aufgrund einer unerklärlichen Voreingenommenheit für äußere Schönheit der Ehemann einer sehr einfältigen Frau war. Aber sie wusste, dass diese Art Missgriff zu häufig vorkam, als dass ein vernünftiger Mann auf Dauer darunter leiden konnte. Es war ihrer Meinung nach eher der Wunsch, etwas Besonderes zu sein, der für seine verächtliche Behandlung aller und für sein Geschimpfe über alles, was ihm in den Weg kam, verantwortlich war. Es war das Bedürfnis, anderen überlegen zu erscheinen. Der Wunsch war zu verbreitet, um Erstaunen zu erregen, aber die Mittel, so erfolgreich sie auch seine Überlegenheit in ungezogenem Benehmen zur Geltung brachten, waren wenig dazu angetan, ihn bei irgendjemandem außer seiner eigenen Frau beliebt zu machen. »Oh, meine liebe Miss Dashwood«, sagte Mrs. Palmer bald danach, »ich muss Sie und Ihre Schwester um einen Gefallen bitten. Wollen Sie diese Weihnachten nicht einige Zeit zu uns nach Cleveland kommen? Ich bitte Sie herzlich. Und kommen Sie, wenn die Westons bei uns sind. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich wäre. Es wird ganz reizend werden. Mein Schatz«, wandte sie sich an ihren Mann, »brennst du nicht auch darauf, dass die Miss Dashwood nach Cleveland kommen?« »Natürlich«, antwortete er verächtlich. »Ich bin nur deshalb nach Devonshire gekommen.« »Sehen Sie«, sagte seine Gemahlin, »Mr. Palmer erwartet Sie auch. Sie können die Einladung also nicht abschlagen.« Beide Schwestern lehnten die Einladung entschieden und mit Nachdruck ab. »Aber Sie müssen und werden unbedingt kommen. Ich bin sicher, es wird Ihnen großartig gefallen. Die Westons sind bei uns zu Besuch und es wird ganz reizend werden. Sie ahnen ja nicht, was für ein bezaubernder Besitz Cleveland ist. Und wir haben so viel Spaß im Moment, denn Mr. Palmer ist immer unterwegs, Wahlpropaganda zu machen, und so viele Leute, die ich nie vorher gesehen habe, sind jetzt bei uns zum Dinner. Es ist wirklich ganz entzückend. Aber der Ärmste, es ist so ermüdend für ihn, denn er ist darauf angewiesen, sich bei allen beliebt zu machen.« Elinor musste sich das Lachen verbeißen, als sie zustimmte, wie anstrengend eine solche Verpflichtung sein müsse. »Wie reizend es sein wird«, sagte Charlotte, »wenn er erst im Parlament ist, nicht wahr? Ich würde mich köstlich amüsieren. Es ist zum Lachen, wenn alle seine Briefe erst an ihn als Abgeordneter adressiert sind. Aber stellen Sie sich vor, er sagt, er wird meine Briefe nicht umsonst befördern. Das behauptet er steif und fest. Stimmt's, Mr. Palmer?« Mr. Palmer nahm keine Notiz von ihr. »Er kann das Schreiben nämlich nicht ausstehen«, fuhr sie fort. »Er sagt, es ist ganz widerwärtig.« »Nein«, sagte er, »so etwas Unvernünftiges habe ich nie gesagt. Schieb mir nicht deine sprachliche Nachlässigkeit in die Schuhe.« »Na bitte, da sehen Sie, wie drollig er ist. So ist er immer. Manchmal spricht er einen halben Tag lang nicht mit mir, und dann kommt etwas so Drolliges heraus über irgendetwas völlig Abwegiges.« Als sie ins Wohnzimmer zurückgingen, verblüffte sie Elinor mit der Frage, ob ihr Mr. Palmer nicht ausnehmend gut gefalle. »Oh doch«, sagte Elinor, »er ist anscheinend sehr umgänglich.« »Nun, das freut mich. Das hatte ich mir schon gedacht, denn er ist so unterhaltsam. Und glauben Sie mir, Mr. Palmer ist geradezu vernarrt in Sie und Ihre Schwestern, und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie enttäuscht er ist, wenn Sie nicht nach Cleveland kommen. Ich weiß gar nicht, warum Sie etwas dagegen haben.« Elinor sah sich noch einmal genötigt, die Einladung abzulehnen, und machte ihren Bitten ein Ende, indem sie das Thema wechselte. Da sie in derselben Gegend wohnten, hielt sie es für möglich, dass Mrs. Palmer ihr einen eingehenderen Bericht über Willoughbys Charakter geben konnte, als man es von der oberflächlichen Bekanntschaft der Middletons mit ihm erwarten durfte. Und ihr lag daran, eine Bestätigung seiner guten Eigenschaften zu hören, die für Marian jeden Grund zu Befürchtungen beseitigte. Sie fragte deshalb zu Beginn, ob Willoughby häufiger in Cleveland zu Gast sei und ob sie besser mit ihm bekannt seien. »Du liebe Güte, ja, ich kenne ihn ausgezeichnet«, erwiderte Mrs. Palmer. »Nicht, dass ich je mit ihm gesprochen hätte, aber ich bin ihm in London unentwegt begegnet. Irgendwie war ich zufällig nie in Barton, wenn er in Allenham war. Mama hat ihn hier schon einmal getroffen, aber da war ich bei meinem Onkel in Weymouth. Allerdings wären wir bestimmt dauernd in Somersetshire mit ihm zusammengekommen, wenn es sich nicht unglücklicherweise so getroffen hätte, dass wir niemals zur gleichen Zeit dort waren. Er ist, soviel ich weiß, nur selten in Combe, aber auch wenn er sich noch so häufig da aufhielte, glaube ich, würde Mr. Palmer ihm keinen Besuch machen, denn er ist ja bei der Opposition, und außerdem ist es viel zu weit entfernt. Ich weiß genau, warum Sie sich nach ihm erkundigen. Ihre Schwester wird ihn heiraten. Ich bin enorm froh darüber, denn dann wird sie meine Nachbarin. Ich bitte Sie, erwiderte Elinor, wenn Sie Anlass haben, diese Verbindung zu erwarten, wissen Sie von der Sache mehr als ich. Geben Sie sich keine Mühe, es zu leugnen, denn Sie wissen doch, dass alle Welt davon redet. Glauben Sie mir, ich habe davon auf meinem Abstecher durch London gehört. Meine liebe Mrs. Palmer, ich bitte Sie, es stimmt. Ich habe Oberst Brandon Montagmorgen in der Bond Street getroffen, kurz bevor wir London verließen, und er hat mir gleich davon erzählt. Das überrascht mich wirklich. Oberst Brandon hat Ihnen davon erzählt? Irren Sie sich da nicht? Jemandem, den die Sache nichts angeht, selbst wenn sie wahr wäre, so etwas zu erzählen, sieht in meinen Augen Oberst Brandon gar nicht ähnlich. Aber glauben Sie mir doch, genauso war es. Und ich will Ihnen erzählen, wie es kam. Als wir ihn trafen, kehrte er um und begleitete uns, und so fingen wir an, von meinem Schwager und meiner Schwester zu reden, und eins führte zum anderen, und ich sagte zu ihm, »Wie ich höre, ist also eine neue Familie in Barton Cottage eingezogen, Oberst. Und Mama schreibt mir, sie seien sehr hübsch, und eine von ihnen wird demnächst Mr. Willoughby von Combe Magna heiraten. Sagen Sie, stimmt das? Denn Sie müssen es doch wissen, wo Sie erst kürzlich in Devonshire waren.« »Und was hat er gesagt?« »Oh, viel hat er nicht gesagt, aber er sah aus, als wüsste er, dass es wahr ist, und deshalb stand es für mich von dem Augenblick an fest. Es wird bestimmt ganz zauberhaft. Wann soll das Ereignis stattfinden?« »Mr. Brandon, geht es hoffentlich gut?« »Oh ja, ausgezeichnet. Und voller Lob für Sie. Er hat nur Gutes über Sie gesagt.« »Seine Komplimente sind sehr schmeichelhaft. Er scheint ein ausgezeichneter Mann zu sein, und ich finde ihn außerordentlich angenehm.« »Ich auch. Er ist ein so reizender Mann. Es ist ein wahrer Jammer, dass er so ernst und langweilig ist. Mama sagt, er ist auch in ihre Schwester verliebt. Glauben Sie mir, das wäre ein großes Kompliment, denn er verliebt sich eigentlich nie.«